Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim kathira. Wir waren stehen geblieben beim Kapitel 60, Hadith Nummer 149. Das Kapitel lautet: Über Ledersocken streichen. Al-Mas'hu al-Khuffain. Al-Mughira, radiallahu anhu, gemeint Al-Mughira ibn Shu'bah, sagte: Im Feldzug von Tabuk ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Morgengrauen vom Weg ab. Ich folgte ihm. Er ließ sein Kamel nieder und verrichtete seine Notdurft. Dann kam er und ich goss ihm Wasser aus dem Behälter auf seine Hand, worauf er seine Hände wusch und dann das Gesicht. Danach versuchte er, seine Arme frei zu machen, aber die Ärmel seines Gewandes waren zu eng. Da zog er die Arme ein und ich zog sie aus dem Obergewand heraus und wusch sie bis zu den Ellbogen. Er strich über seinen Kopf und seine Ledersocken. Dann stieg er auf sein Kamel und wir ritten, bis wir sahen, dass die anderen schon beim Beten waren. Sie hatten Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, vorbeten lassen, gleich als die Zeit eingetroffen war. Abdurrahman ibn Auf hatte mit ihnen bereits eine Rak'ah des Fajr Salah gebetet. Dann stellte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in die Reihe der Muslime und betete hinter Abdurrahman ibn Auf die zweite Rak'ah mit. Als Abdurrahman ibn Auf das Salah beendete, stand der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf und die Muslime erschraken und sagten mehrmals Subhanallah, weil sie mit dem Salah vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fertig gewesen waren. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Salah beendet hatte, sagte er zu ihnen: Ihr habt richtig gehandelt. Oder das habt ihr gut gemacht. طيب, dieser Hadith im Kapitel At-Tahara beinhaltet den Aspekt, den Imam Abu Dawud rahimahullah, den er angesprochen hat als in der Überschrift. Und er hat aber uns den Hadith, wie wir gesagt haben, als Ganzen überliefert. Und deswegen profitieren wir auch davon großzügig. Erstens einmal im Feldzug von Tabuk. Diese Information ist wichtig, denn der Feldzug von Tabuk gehört zu den letzten Aktionen des Propheten sallallahu alaihi wasallam überhaupt. Das ist der letzte Feldzug, den er gemacht hat, alaihi salatu wassalam. Was haben wir davon? Da haben wir davon, der Fiqh-Gelehrte weiß dann automatisch, dass diese Angelegenheit nicht abrogiert sein kann. Ne? Jemand könnte sagen, ja gut, das Streichen über Ledersocken war am Anfang des Islam erlaubt, später nicht mehr, und sagen wir, das kann nicht sein. Weil diese Aktion hat stattgefunden am Ende des Lebens des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und vor allem auch wichtig, die Surat Al-Ma'idah wurde vorher herabgesandt. Weil das war der entscheidende Problempunkt. Denn Surat Al-Ma'idah besagt, dass man die Füße waschen soll. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبِينَ. Das wascht euch eure Füße bis zu den Fußknöcheln. Und das hat der Prophet hier nicht gemacht. Wäre dieser Vers danach herabgesandt worden, könnte man sagen, diese Aktion ist aufgehoben, mansuch. Aber das ist hinterher passiert. Also wissen wir, dass das, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, kein Widerspruch ist zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala in der Ayah gesagt hat. Tamam? Im Feldzug ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Morgengrauen vom Weg ab. Also offensichtlich, um sein Geschäft zu verrichten. Tamam? Ich folgte ihm, radiallahu anhu. Er ließ sein Kamel nieder und verrichtete seine Notdurft. Dann kam er und ich goss ihm aus dem Behälter auf seine Hand. Aus solchen Aktionen haben die Gelehrten entnommen, dass es eine gute Tat ist und dass es auch eine Annäherung ist zu Allah subhanahu wa ta'ala mit der richtigen Absicht, dass man den Gelehrten dient. Okay? Dass man den Gelehrten dient. Gerade natürlich, wenn sie ältere Menschen sind und das brauchen. Und vor allem sagen die Gelehrten als Einschränkung, wenn keine Fitna besteht. Wenn keine Fitna besteht, denn und die Fitna besteht eher bei Jüngeren als bei älteren Leuten. Ältere Leute, die schon wissen, wie wertlos dieses Leben ist und die davon überzeugt sind, dass sie das meiste Leben schon gelebt haben und dass nur noch wenig Zeit übrig bleibt, die sind eher ausgerichtet auf das wahre Leben nach dem Tod. Tamam? Aber grundsätzlich entnimmt man daraus, dass das Dienen der Gelehrten Gutes ist. Und natürlich offensichtlich, warum? Weil man dabei ja ihnen nahe ist und dann auch von ihnen lernt und profitiert. Denn wir gehen davon aus grundsätzlich, dass derjenige, der am meisten Wissen hat, auch am meisten davon umsetzt. Deswegen, erwarten wir, dass wir auch dadurch praktisch unsere Religion erlernen. Dann kam er und ich goss ihm Wasser aus dem Behälter auf seine Hand, worauf er seine Hände wusch und dann das Gesicht. Die Hände wissen wir, beim Wudu macht man am Anfang Sunnah, die Hände zu waschen, dann das Gesicht. Natürlich, der Hadith ist nicht detailliert, es gibt ja noch das Streichen über den Kopf, aber hier heißt es, danach versuchte er seine Arme frei zu machen. Also das heißt, nachdem er, über seinen Kopf, das ist schon die richtige Reihenfolge, nahm. Das heißt, er versuchte seine Hände frei zu machen, aber die Ärmel seines Gewandes waren zu eng. Da zog er die Arme ein und zog sie aus dem Obergewand heraus und wusch sie bis zu den Ellbogen. Er strich über seinen Kopf und seine Ledersocken. Das ist das Entscheidende. Aus diesem Hadith und anderen Hadithen entnehmen wir, dass die Gesetzlichkeit des Streichens über die Ledersocken allerdings unter der Voraussetzung, dass wie es in anderen Überlieferungen heißt, dass man beim Anziehen der Ledersocken bereits Wudu gehabt hat. Okay? Das heißt, man muss schon die Füße vorher beim Wudu gewaschen haben und im Zustand der vollkommenen Tahara diese Ledersocken angezogen haben. Das ist Voraussetzung dafür, aber das entnehmen wir, und das ist auch wichtig, deswegen alle Hadithe zu betrachten, nicht nur einen Hadith. Schon. Weil wenn jemand diesen Hadith so liest, dann denkt, er kann immer über Ledersocken streichen. Aber es ist ja nicht der Fall. Dann stieg er auf sein Kamel und wir ritten, bis wir sahen, dass die anderen schon beim Beten waren. Das heißt, die anderen Sahabe, radiallahu anhu, damit sie die Gebetszeit nicht verpassen, beziehungsweise damit sie rechtzeitig ihr Gebet zu Anfang der Zeit beten, denn beim Fajr-Gebet ist es Sunnah, am Anfang der Gebetszeit. Das geht so gemäß der richtigen Ansicht der Ulama. Deswegen haben die Sahaba sich gesagt, denn der Prophet ist zwar nicht da, aber das soll uns nicht davon abhalten, unsere Pflicht Allah gegenüber einzuhalten. Und aus diesem Hadith nehmen wir auch, dass die Gebetsgemeinschaft in einer Moschee, auch nicht unendlich wartet auf den Imam. Weil der Imam ist manchmal verhindert, kann manchmal nicht. Azzakumullah kann irgendeinen Grund geben, warum er nicht rechtzeitig erscheinen kann. Vielleicht hat er ein Telefonat bekommen, was gerade nicht zu verschieben ist. Tamam. Vielleicht hat er ein Problem, das jetzt gerade gelöst werden muss. Es gibt viele Gründe. Vielleicht springt sein Auto nicht an. Vielleicht hat er sich verletzt. Vielleicht ist er verreist. Insofern, die Gemeinschaft wartet ein gewisses Maß an Zeit und danach verrichten sie ihr Gebet. Dann, da nämlich der Nutzen, dass die Leute gemeinschaftlich beten und kein Schaden entsteht durch unnötige Verzögerung, größer ist, als dass der Imam unbedingt der Vorbeter ist, weil der kann auch ersetzt werden durch andere. Und deswegen ist es gut, wenn man der Gemeinschaft ausmacht, zum Beispiel sagt, wir beten regelmäßig normalerweise um so und so viel Uhr, aber wenn der Imam mal so und so viele Minuten zu spät kommt, dann kann ruhig gebetet werden und dann soll derjenige vorbeten, der am meisten vom Koran auswendig kann und so weiter. Tamam? Und offensichtlich haben das die Sahabe auch gemacht. Sie hatten Abdurrahman ibn Auf vorbeten lassen, gleich als die Zeit eingetroffen war. Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, hatte mit ihnen bereits eine Rak'a des Fajr Salah gebetet. Da stellte sich der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in die Reihe der Muslime und betete hinter Abdurrahman ibn Auf die zweite Rak'a mit. Und diese Tatsache, diese Angelegenheit ist eine Auszeichnung, die nur Abdurrahman ibn Auf bekommen hat seit seines Lebens, radiallahu anhu. Deswegen nennt man ihn, manche Gelehrte haben ihn den Begriff genannt, Imam al-Mustafa. Imam al-Mustafa. Imam ist der Imam, Al-Mustafa ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist der Auserwählte. Er ist also der Imam des Auserwählten. Tamam? Warum? Weil ihr kennt die andere Begebenheit, als Abu Bakr radiallahu anhu vorgebetet hat, der Prophet gekommen ist, alaihi salatu wassalam. Da war es offensichtlich so, wie manche Gelehrte gesagt haben, dass der Prophet alaihi salatu wassalam die Position des Imam übernommen hat. Tamam? Und offensichtlich kam der Prophet a.s. zur ersten Raka'a zum Gebet. Tamam? Aber hier war es die zweite Raka'a. Und deswegen sagen die Gelehrten, wenn der Imam zu spät zur Gemeinschaft kommt und es bereits die erste Raka'a fertig ist und sich in der zweiten Raka'a ist, soll er lieber nicht den Anspruch erheben, das Gebet zu leiten. Warum soll er es lieber nicht machen? Erstens, weil der Prophet es nicht gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, weil es dadurch zu großem Durcheinander kommen kann. Richtig? Weil am Ende, wenn der Imam dann seine Raka'a nachholt, dürfen die anderen nicht mehr mitbeten. Dann müssten sie sitzen bleiben und warten, bis der Imam auch sein Gebet beendet. Aber in der heutigen Zeit besonders. Yani, wie sollen die Leute das wissen, wenn sie das nicht vorne sehen und mitbekommen? Und gerade wenn die Unwissenheit verbreitet ist, soll man solche Sachen erst recht vermeiden. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier einmalig in seinem Leben eindeutig, ohne, also in der Situation von Abu Bakr haben das manche Gelehrte auch gesagt, aber hier ist es eindeutig, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Ma'mum hinter Abdurrahman ibn Auf gebetet hat. طيب, als Abdurrahman ibn Auf das Salat beendete, stand der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auf und die Muslime erschraken sich und sagten mehrmals Subhanallah, weil sie mit dem Salah vor dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fertig gewesen waren, als hätten sie ein Schuldgefühl gehabt, als hätten sie das Gefühl gehabt, gesündigt zu haben, einen Fehler gemacht zu haben, nicht auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewartet zu haben oder das Gebet zu beenden, bevor er sein Gebet beendet, weil er ist der eigentliche Imam. Aber der Prophet alaihissalatu wassalam beruhigte ihre Herzen, als er fertig war, sagt er zu ihnen, Asabtum, oder auf Arabisch Ahsantum, ihr habt richtig gehandelt oder das habt ihr gut gemacht. Und das habt ihr gut gemacht, sowohl, dass ihr zum Anfang der Zeit gebetet habt, sowohl, dass ihr hinter Abdurrahman ibn Auf gebetet habt, was für eine Tazkiya für Abdurrahman ibn Auf, radiallahu ta'ala anhu, und dass ihr eben nicht zu lange gewartet habt und dass ihr auch das Gebet beendet habt mit dem Imam. Weil er ist jetzt der Imam im juristischen Sinne. Das ist der oberste Imam, aber Imam im Salah ist jetzt gerade diese andere Person. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Allahumma amin. Im darauf folgenden Hadith, Al-Mughira ibn Shu'bah wieder berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beim Wudu über seine Stirn strich. Und er erwähnte auch das Streichen über den Turban. Al-Mughira berichtet ebenfalls, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über seine Ledersocken, seine Stirn und seinen Turban strich. Also das ist die gleiche Überlieferung, nur von anderen überliefert, wo es dann eben nicht nur um das Streichen über die Ledersocken geht, sondern auch über den Turban. Und wir haben gesagt, der Turban, entweder bedeckt er den gesamten Bereich, den man normalerweise streicht, oder nur einen Teil davon, was besser ist, und dass man den oben vorderen Teil der Stirn freilässt. Okay? Und wenn eben der vordere Teil der Stirn freigelassen ist, dann ist ein Teil dessen frei, was man normalerweise streichen muss. Deswegen hat der Prophet erst darüber gestrichen, beim Wudu, und dann über den Turban, über die gewickelten Seiten. Al-Mughira ibn Shu'bah sagte, wir waren mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf Kamelen unterwegs. Ich hatte einen Behälter mit Wasser dabei. Er ging dann weg, um seine Notdurft zu verrichten. Danach kam er auf uns zu und ich ging ihm mit dem Behälter entgegen. Auch ein schöner Hinweis darauf, wie auch, dass er einen Behälter dabei hatte, dass er auch ihm das Wasser gab und auch, dass er ihm half, das Gewand auszuziehen. All das, bevor der Prophet sallam ihn darum gebeten hat. Ja, das gehört zur Aufmerksamkeit und zur Intelligenz eines Menschen, der einem anderen helfen will. Denn manche Menschen, sie wollen helfen, aber sie kriegen es nicht gebacken, wie man so schön sagt. Ja. Also wenn du helfen willst, dann musst du auch richtig helfen und nicht ein störender Gegenstand sein, sondern da sein, aktiv sein, sehen, wo Hilfe gebraucht wird und dann einschreiten. Da goss ich ihm Wasser und er wusch seine beiden Hände und das Gesicht. Dann wollte er seine Arme freimachen. Er trug ein Obergewand aus Wolle. Es war ein Obergewand wie dasjenige der Römer, mit engen Ärmeln. auch ein Hinweis darauf, dass Nachahmung hat nichts zu tun mit Dunya-Sachen. Nachahmung geht um religiöse Elemente. Ja. Da es so eng war, zog er die Arme aus dem Gewand. Dann wollte ich ihm seine Ledersocken ausziehen, woraufhin er zu mir sagte, lass meine Ledersocken, denn als ich die Füße in die Ledersocken steckte, waren sie bereits rein. Dann strich er über sie beide. So, und das ist natürlich der entscheidende Punkt, warum der Imam rahimahullah diesen Teil erwähnt hat. Denn Al-Mughira wollte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam seine Ledersocken ausziehen, damit er seine Füße waschen kann. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, lass meine Ledersocken ruhig an, denn, und das ist die Begründung, als ich die Füße in die Ledersocken steckte, waren sie bereits rein, tahiratain, auf Arabisch oder tahiratan, das heißt, sie waren gewaschen, rein vom Wudu. Damit gemeint ist hier die religiöse Reinheit und nicht die sprachliche Reinheit, tamam. Wie die Gelehrten gesagt haben, wenn es nicht klar ist, geht es um die religiöse oder um die sprachliche, geht es natürlich um die religiöse Reinheit. Es geht hier um den Wudu und was denn sonst. Dann. Al-Mughira ibn Shu'bah. Machen wir noch dieses Kapitel zu Ende, inshallah, soweit wir können. Al-Mughira ibn Shu'bah sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam blieb zurück und so weiter. Hiernach erwähnte er dieselbe Geschichte und sagte dabei, wir kamen zu den anderen und Abdurrahman ibn Auf betete schon mit ihnen das Subh-Gebet. Okay, das ist der Hinweis darauf, dass Subh, Radah und Fajr, das sind alles drei Namen für eine und dieselbe Sache. Manchmal unterscheidet man, aber grundsätzlich ist es dasselbe. Als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, wollte er zurücktreten. Das heißt, Abdurrahman ibn Auf wollte, wie Abu Bakr am Ende seines Lebens zurückgetreten ist, er wollte auch zurücktreten. Denn wie kann ich vorbeten, während hinter mir der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Genauso wenn Isa a.s. kommt, kennt ihr nicht die Geschichte, wo der Imam der Muslim dann zurücktreten, um ihn vorzulassen, weil es ziemt sich nicht, dass jemand vor einem Propheten a.s. betet. Als der Prophet, als er den Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, wollte er zurücktreten, woraufhin er sallallahu alaihi wasallam ihm ein Zeichen gab, weiter zu beten. Er sagte, dann beteten ich und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hinter ihm ein Rak'a mit. Als er das Salat beendet hatte, stand der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf und betete diejenige Rak'a, die er versäumt hatte, und fügte dem nichts hinzu. Also er betete ein Rak'a nach und hat danach nicht zum Beispiel zwei Sahu-Niederwerfungen gemacht oder ähnliches. Nein, man hat einfach nur die zweite Rak'a hinzugefügt und dann sein Gebet beendet. Abu Dawud sagte, Abu Sa'id al-Khudri, Ibn Zubayr und Ibn Umar sind der Ansicht, dass man die beiden Sahu-Niederwerfungen verrichten muss, wenn man beim Gebet mit dem Imam eine ungerade Anzahl an Rak'a erreicht hat. Tamam. Hier hat er mit ihnen eine Rak'a erreicht und dann müssten sie eine weitere nachholen. Okay. Und die Begründung offensichtlich, warum sind sie dieser Meinung gewesen? Weil man hinter dem Imam, wenn man nur eine Rak'a betet, wie in diesem Fall gewesen ist, dann hat man insgesamt ein Tashahud zu viel gemacht. Und einmal saß man zu viel für den Tashahud. Um das auszugleichen, zwei Niederwerfungen am Ende des Gebetes. Aber wenn diese Überlieferung über sie so nicht authentisch ist, selbst wenn das so wäre, ist das, was der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, vorzuziehen, hat Vorrang. Richtig? Das heißt, selbst wenn wir manche Sahabe, die es vielleicht gemacht haben, dann gehen wir davon aus, dass wir den Hadith nicht kannten oder wie auch immer, aber wir brauchen keine zwei Sahu-Niederwerfungen zu machen. Abdurrahman ibn Auf befragte Bilal über den Wudu des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Da sagte er, wenn er seine Notdurft verrichtete, brachte ich ihm Wasser. Dann vollzog er den Wudu und strich über seinen Turban und seine beiden Ledersocken. Dieser Hadith stärkt das, was deswegen, es gibt zahlreiche Hadithe von unterschiedlichen Sahaba, die das bestätigt haben. Warum? Weil die Problematik unter den Gelehrten früher war, wie kann man etwas machen, was der Ayah im Koran widerspricht. Und es ist nicht nur ein Sahabi gewesen, es gab einen Ikhtilaf unter den Menschen damals. Aber es ist nicht ein Sahabi, der dieser Meinung war, nicht zwei, sondern viele, die diese Ansicht vertreten haben. Abu Zur'a ibn Amr ibn Jarir berichtet, dass Jarir einmal urinierte und dann den Wudu vollzog. Jarir, offensichtlich Jarir ibn Abdullah, radiallahu anhu. Dabei strich er über seine Ledersocken. Aha, wieder ein Beweis für einen Sahabi, der es gemacht hat. Und hier ist das Interessante an diesem Hadith ist jetzt, dass dieser Sahabi das gemacht hat nach dem Tode des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Denn warum sollte man sonst über ihn überliefern? Das ist ja uninteressant. Wenn der Prophet lebt, beliefert man den Propheten. Tamam? Warum ist das interessant? Weil das weist darauf hin, dass das Sahabi dir sagen will, diese Regelung ist nicht abrogiert worden. Dabei strich er über seine Ledersocken und sagte, was sollte mich davon abhalten zu streichen, wo ich doch den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam darüber habe streichen sehen? Aywa, jetzt kommt's. Die Leute sagten, das war aber nur, bevor Surat al-Ma'ida herabgesandt worden ist. Surat al-Ma'ida, wo es heißt, wascht euch eure Füße. Davor hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestrichen, danach nicht mehr, sagen sie. Er erwiderte, radiallahu anhu, ich bin doch erst nach der Herabsendung der Surat al-Ma'ida Muslim geworden. Tamam. Insofern ist das ein einschlägiger Beweis dafür. Buraida ibn al-Husayn sagte, dass der Negus dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zwei, Negus ist der damalige König in Abyssinien, so nannte man ihn, der Herrscher. Ja? Genauso wie man den Herrscher in Rom Kaiser nannte, nannte man den Herrscher in Abyssinien Najashi auf Arabisch oder Negus. Das ist nicht sein Name, sondern das ist wie Pharao in Ägypten, ist auch ein König, das ist nichts anderes. Buraida ibn al-Husayn sagte, dass der Negus dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zwei komplett schwarze Ledersocken schenkte. Er zog sie dann an, führte daraufhin den Wudu durch und strich über sie beide. Also wieder ein weiterer Sahabi. Und das war wohl nicht am Ende des Islam, sondern schon vorher. Da kommen wir zur letzten Überlieferung für heute, bismillah azza wa jal. Al-Mughira ibn Shu'bah berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam über seine beiden Ledersocken strich. Da sagte ich zu ihm, O Gesandte Allahs, hast du etwa vergessen, sie auszuziehen? Er sagte, nein, vielmehr hast du vergessen, dies hat mir mein Herr angeordnet. Diese Überlieferung, sollte sie authentisch sein, wir gehen davon aus, dass sie nicht authentisch ist, aber sollten sie authentisch sein, dann, wie wir gesagt haben, ist nicht jede Anordnung als Pflicht zu verstehen. Deswegen sagen einige Gelehrte, es ist besser, die Füße zu waschen, als über die Socken zu streichen, weil Allah subhanahu wa ta'ala das angeordnet hat. Und sie sehen das eine Art Erleichterung, wenn du es machst, ist in Ordnung, darfst du machen, musst du aber nicht machen. Ja? Wie dem auch sei, wir haben die Wahl und manche Gelehrte sagen, nein, es ist besser, darüber zu streichen, weil es eine Erleichterung ist von Allah subhanahu wa ta'ala und Allah es liebt, dass man seine Erleichterungen in Anspruch nimmt. Und andere Gelehrte machen eine Unterscheidung und sie sagen, kommt darauf an, wo du dich befindest. Befindest du dich in einer Gesellschaft, in der die Leute das einem übel nehmen und die das nicht davon Bescheid wissen, dann ist es besser, die Sunna zu verbreiten und das zu machen. Gerade wenn du unter Gruppen von Menschen bist wie Rafida, die solche Sachen leugnen. Es gibt manche Menschen, die diese Sachen leugnen, streichen über die Socken. Dann macht man das erst recht, um diese Sunna wieder zu beleben. Und ansonsten hat man die Wahl, oder es sogar besser zu waschen. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.